Eine Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag des Landwirtschaftsverlags fand am 25. September statt. Daran waren die Funktionäre und Belegschaft des Verlags beteiligt. Auf der Veranstaltung wurde den Journalisten, Redakteuren und Funktionären des Verlags das Dankschreiben des Sitka der Partei der Arbeit Koreas übermittelt. Darin hieß es: Dank der großen Versorgung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il habe sich der Landwirtschaftsverlag 70 Jahre seit seiner Gründung zur Publikations- und Propagandabasis mit mächtiger Verfassergruppe und hervorragenden Redaktionsbedingungen entwickelt, die die Werktätigen der Landwirtschaft und Funktionäre zur Durchsetzung des Kurses der Partei auf die Revolution in der Landwirtschaft aufgerüttelt und somit seine ehrenvolle Aufgabe ausgezeichnet erfüllt. Auf der Veranstaltung gab es Referat und Reden.